Beispiel hier mit Freunden Rechtsanwälten zu tun, hatte Betreuerschäden gemeldet. Das wird hier mit Amtsarztattacken beantwortet. Im Gericht Traunstein ist das. Dann bin ich, nachdem ich das vierte oder fünfte Mal gemeldet habe, zwangsentsorgt worden in eine Gewaltpsychiatrie. Dort hat sich keiner um mich gekümmert, dort bin ich voll gepumpt worden mit Drogen. Hier ist auch ein merkwürdiger Amtsarzt, der Ein-Minuten-Explorationen abzieht und einem Geistesstörungen anhängt. Und dann werden sie in dieser Psychiatrie hier mit merkwürdigen drogenhaltigen Medikamenten vollgepumpt und noch bedroht. Wenn sie die nicht nehmen, werden sie in eine Heimversorgung gebracht. Und das passiert ja öfters, da haben sich Leute aufgehangen während dem Aufenthalt, wo ich da war, und lauter solche Sachen. Das ist also überhaupt nicht mehr rechtsmäßig und völlig verfassungswidrig, was da abläuft. Und das läuft hier in Bayern scheinbar mehrfach ab. Also ich bin selber aus dem Medizinbereich, dass ich mir da ein Urteil drüber erlauben kann. Ich habe das Ganze irgendwo hinterher distanziert ertragen und das Zeug gefressen im Grunde genommen, um Ruhe zu haben und um da wieder rauszukommen, weil ich keine Hilfe hatte. Das ist da sehr bedenklich, was da abläuft. Das handelt sich hier um Gabersee und auch um eine merkwürdige Klinik Hart. Da muss wohl noch schlimmer abgehen. Das ist hier im ganzen Bereich Bayern scheinbar so. Mhm. Ja, in ganz Deutschland ist das mehr oder weniger. Das ist ganz schlimm. Ich habe mir hier nicht mehr zu helfen gewusst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und das geht aus von Richtern, von Zwangsmaßnahmen von Richtern. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier irgend so eine Form Korruption existiert mit Pharmakonzernen. Ne, dass die Sozialbetrug abziehen Richtung dieser beschissenen psychiatrischen Kliniken. Mhm. Ja, es hängt auch damit zusammen, dass dort gewisse Mengen an Zimmern zur Verfügung stehen. Man versucht natürlich dafür zu sorgen, dass die Zimmer alle belegt sind, genau wie in einem Hotel. Die wollen die Belegzahlen auf, und hier ist ein beschissener Amtsarzt aus der Gewaltforensik. Den schicken die hier auf einzelne Frauen los in dem Bereich, die in irgendwelchen familiären Problemen stecken oder sonst was. Gezielt wird das gemacht. Und die weisen die zwangs ein, dann ab irgendeiner bedenklichen Situation oder psychischen Belastung. Dann werden die da unter Drogen gesetzt. Und ich habe das auch bei Jugendlichen erlebt, auch Borderliner-Kindern und so weiter. Die kriegen hier überhaupt keine Unterstützung. Die werden vollgepumpt mit Drogen, drogenhaltigen Medikamenten, und werden noch nicht mal gefördert, dass sie irgendwo eine kleine Berufschance oder so irgendwas bekommen. Ganz schlimm ist das, was hier abläuft. Wie hat das alles angefangen? Das hat bei mir angefangen, ja eigentlich durch eine beschissene Gerichtsaktion oben in Rheinland-Pfalz. Da ist ein Stasi im öffentlichen Amt und der neigt zu Zwangsmaßnahmen. Der hat hier übergegriffen in drei Gerichtsschienen. Das ist ein richtiges, absolutes Arschloch. Und ich habe das Gefühl, dass hier auch ein politisches Arschloch im Betreuungsgericht sitzt. Sie müssen doch irgendwo Feinde haben oder sowas in der Art. Ich habe Feinde, ich bin durch eine Stasi-Zähne geschleust worden. Ja, erzählen Sie mal etwas darüber. Was gibt es darüber zu berichten? Da gibt es darüber zu berichten, dass das eine ganz merkwürdige, politisch abartige Szene ist. Das ist auch gemeldet in der Staatsanwaltschaft Koblenz. Das geht hier mit Linksextremismus und Terrorismus ab. Und bevor Sie da jemanden finden in der Staatsanwaltschaft, können Sie sich vorher aufhängen. Hier ist ein Richter beteiligt und der sitzt mitten dort im Amtsgericht Betzdorf und er übergreift hier in mehrere Gerichtsschienen. Und ich habe das Gefühl, dass das länderübergreifend ist, dass hier eine ganz merkwürdige Stasi-Szene irgendwo existiert. Auch in dem Richterbereich, dass dieser Mistkerl hier im Gericht Traunstein auch schon mit dazugehört. Ich bin hier nicht, ich bin also SPD-orientiert und bin auch selber aus dem Medizinbereich, habe selber in der Forensik gearbeitet und an Forschungsarbeiten teilgenommen und habe das Ganze hinterher durch, ja, wie soll ich sagen, durch Bekannte, die haben mir geraten, also schluck das Zeug und sieh zu, dass du so schnell wie möglich da wieder rauskommst. Ich habe hier 7 Wochen in der Geschlossenen gesessen, weil ich Betreuerschäden gemeldet habe. Ja, was haben Sie denn in der Forensik damals beruflich gemacht? Ich habe mit behinderten Kindern in der Onkologie und in der Kinderpsychiatrie zusammengearbeitet und habe hier an Doktorarbeiten mitgewirkt. Das heißt aber, das war bezogen alles auf behinderte Kinder, die zum Beispiel durch Inzucht und was weiß ich, irgendwelche degenerativen Erscheinungen hatten. Und da habe ich dann an diversen Doktorarbeiten da von Assistenten mitgearbeitet. Und noch in der Onkologie hochdotiert gearbeitet und in der Nuklearmedizin. Also Better Trials, was weiß ich, habe alles Mögliche durch. Im Grunde genommen durch die Medizin von vorne bis hinten bis zu geriatrischen Fortbildungen und was weiß ich, habe ich alles mitgemacht. Ne? Ich kann mir schon ein Urteil erlauben und habe auch ein hochdotiertes Fachwissen da drin. Und ich kann diese beschissenen Leute sehr gut beurteilen, die hier mit mir in dieser Form umgegangen sind. Wie kann man sie telefonisch erreichen? Das ist die Festnetznummer 08667. Und dann? 169. Ja. 286. Ich muss noch dazu sagen, ich habe das hier jetzt auch an der SPD gemeldet in Bayern. Denn ich sehe diese ganze Scheiße hier nicht mehr ein. Hier ist eine ganz merkwürdige Sache am Laufen. Und zwar muss das ausgehend sein von einem beschissenen Stoiber. Der hat hier also einen absoluten Machtmissbrauch begangen und scheinbar auch vom Justizministerium. Hier sind Leute im Grunde genommen in der Psychiatrie gelandet. Da ist so ein Fall jetzt aufgetaucht, wo ein Mann 7 Jahre in der Psychiatrie gelandet ist, der einen Bankbetrug gemeldet hat. Ist doch alles bekannt? Ja. Gustl Malat. Und das geht, ja genau, und das geht so ab. Das geht hier weiter so ab. Wohl, die haben hier überhaupt kein verfassungsgerechtes Betreuungsrecht, gar nichts. Völlige Dilettanten hier im Grunde genommen an der Arbeit. Und wenn sie hier dann Schäden melden oder so, werden sie mal eben zwangsentsorgt. Das ist abartig, was hier abläuft. Ich habe hier richtig Angst gehabt, auch zu Hause. Dann habe ich hinterher Zeugen mit dazu berufen, die sich hier dieses Vorgehen dieses beschissenen Gewaltforensikers hier angehört haben. Den ist der Unterkiefer runtergeklappt. Das ist wie so eine Art Schlepper, dieses Arschloch. Entschuldigung, wenn ich zu solchen Ausdrücken, aber das ist wirklich ein richtiger gewalttätiges Arschloch, ist dieser Psychiater, den die hier als Amtsarzt lossenden. Es sind ja keine richtigen Ärzte. Nee, das ist ein Psycho-Arschloch ist das. Der hat selbst eine Macke. Und das ist das Problem. Ich habe das jetzt das zweite Mal erlebt bei diesen Psychiatern. Ne? Ich habe den wie viel Mal aufgefordert, dem seine Diagnosen wurden immer schlimmer. Dann habe ich den ein paar Mal angezeigt, den Affen. Umso schlimmer wurden die Diagnosen. Hinterher hatte ich dann eine Geisteskrankheit am Hals. Aber Sie hatten doch jahrelang in einem anderen Bereich in der Psychiatrie gearbeitet. Ja, das war im Grunde genommen mit teilweise. Ich habe in der Kinderonkologie gearbeitet, circa 40 Jahre. Was hatten Sie da gemacht? So. Dann haben sie eigentlich mit krebskranken Kindern zu tun. Und gleichzeitig war in diesem Krankenhaus eine Behindertenstation, das heißt behinderte Kinder, wo Assistenzärzte ihre Doktorarbeit ausgearbeitet haben und haben dann, ich war MTA dort, auch in der Forschung tätig. Und das heißt, ich habe diese Assistenten unterstützt mit diversen Ausarbeitungen bei ihren Doktorarbeiten. Das ging hier viel um Inzucht und diverse Degenerationserkrankheiten bei türkischen Kindern und so weiter, ne? Da haben die, das war also sehr lehrreich und war auch interessant. Was die im Grunde genommen gemacht haben, ich habe da viele Einblicke bekommen. Egal, ob das Onkologie war oder auch Behindertenbereich bei Kindern. Ne? Da sind ganz viele Missstände, gerade auch in diesen südländischen Bereichen oder so. Und die Inzucht, die ist hier bei uns auch nicht gerade außen vor. Ne? Ja, was wurde denn genau geforscht? Es wurde im Grunde genommen erforscht. Die hatten teilweise durch Inzucht bedingte Zustände, irgendwelche Veränderungen im Hormonhaushalt oder auch im Glukosehaushalt, dann teilweise auch irgendwo hirnmäßige Veränderungen durch Inzucht, die hormonell bedingt dann teilweise auch irgendwo mehr oder weniger ausgeprägt haben, den sind im Grunde genommen 5 bis 6 Kinder teilweise so weggestorben, den Familien. Ne? So, und daran haben sich im Grunde eigentlich Assistenzärzte ja, ihre Doktorarbeit ausgearbeitet und daran haben wir teilgenommen. Ne? Mit einem ganzen Labor eigentlich und diesem Labor habe ich vorgestanden als Laborleitung. Das war, für mich war das eine hochinteressante, was heißt hochinteressante Sache. Die Kinder waren elend, ne? Das ging bis zu Mikrozephalus und was weiß ich was alle, also Hirnschwund und lauter solchen Sachen. Nur gerade in diesen Familien haben sie ja da auch kein Einsehen in dieser Genetik, ne? Was heißt das, kein Einsehen? Die begreifen das nicht. Ja, die begreifen das schon, dass sie behinderte Kinder haben. Ich habe das immer noch bewundert, dass die einzelnen türkischen Familien wirklich die Kinder noch unterstützt haben bis zum geht nicht mehr und das alles auf sich genommen haben. Nur die haben das nicht begriffen, dass das eigentlich im Grunde aus ihren Inzuchtbereichen heraus stammte. Ne? Die haben die Kinder einem ganz furchtbaren Elend ausgeliefert. Das ging hier bis zu ganz widerlichen Todeserscheinungen. Hatten Sie noch was anderes in der Psychiatrie erlebt? Irgendwelche Missstände mit Giftstoffen, Experimente und so? Ja, dann den Eindruck habe ich hier in Gabersee. Also, ich habe den Eindruck, hier läuft Korruption und Bestechung durch den Pharmakonzern. Und die wollen da ihre Belegzahlen irgendwo, müssen die verwirklichen und dann stopfen die mal eben irgendwelche Betreuungsopfer oder irgendwelche Leute, die die einfach mal einzeln aufgreifen, die keine Familienangehörigen haben oder so, da rein und setzen sie dann immensen Kosten aus. Und irgendwo bin ich auch langsam entsetzt vom Staat Bayern, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt dann immer vom Staat Bayern, was für ein reicher Staat sie sind und weiß der Henker was. Und in diesen Bereichen läuft dann der Sozialbetrug ab. Wohl. Das ist, ich habe das jetzt schon das dritte Mal hier in der Staatsanwaltschaft gemeldet, nur Sie kriegen hier keine Unterstützung. Das brauchen Sie nicht denken. Ja, hatten Sie denn noch festgestellt, dass in der Psychiatrie, wo Sie da tätig waren, auch mit Chemikalien Experimente gemacht wurden? In Ihrer Zeit, meinte ich ja. Jetzt direkt in der Kinderpsychiatrie nicht. Also ich muss sagen, die Ärzte, die ich da hatte, das waren ganz versierte Assistenten und auch versierte Oberärzte. In dem Bereich ist das nicht in dieser Form abgelaufen. Die haben sich wirklich da sehr, sehr bemüht und ich habe auch in der Onkologie oben in Münster in der Forschung teilweise ja, Ausbildungen gemacht und so. Da ist das auch nicht gelaufen. Das ganz Extreme, was mir hier passiert ist, ist hier unten in Bayern. Da bin ich nur entsetzt. Ich bin wirklich hier nur entsetzt. Das, was ich da beobachtet habe, ich habe das hinterher aus dem, ja, aus reinem medizinischen Interesse irgendwo aus einer Distanz beobachtet. Ich habe das Zeug gefressen, was sie mir da aufgezwungen haben, habe dann da so meine, ja, meine eigentliche medizinische Schulung im Grunde genommen. Ich war entsetzt, was da läuft. Das ist wie, ja, das wurde auch in der Homepage deklariert. Ich habe mir hier eine Homepage aufgerufen, KZ Stoiber. Ich finde das toll. Sie denken also, dass der Stoiber das damals so eingerichtet hat? Genau. Und da ist eine ganz miese Homepage existiert da. Also wenn Sie mir eine E-Mail-Adresse, kann ich Ihnen die Homepage noch deklarieren. Und das ist von 1998 wohl, da gab es schon Kritiken. Ich weiß auch, dass hier schon Präzedenzfälle bis in Karlsruhe im Verfassungsgericht gegangen sind, die dann auch Recht bekommen haben. Nur dafür müssen Sie erstmal Rechtsanwälte kriegen, wohl? Ja. Was kennen Sie denn für Fälle? Ich habe da ja teilweise Drogenleute beobachtet aus dem Wasserburger Bereich, Asoziale aus dem Wasserburger Bereich, Borderliner aus dem ganzen Gebiet hier. Und Borderliner, wissen Sie ja auch, das sind meistens irgendwo Leute, die familiär bedingt sehr, sehr belastet sind, die da nur abgeschossen werden. Ich habe sehr viele Borderliner da erlebt, die nur vollgepumpt werden mit Drogen, die Dauerspritzen kriegen da kontrolliert keiner mehr nach, ob die irgendwo die Möglichkeit haben, konzentriert im Verkehr zu fahren oder was weiß ich irgendwas. Die kriegen eine Dauerspritze und damit hat sich das und haben hier regelrechte, ja, das sind wie vollgepumpte Marionetten, die da durch die Gegend laufen. Ich habe mich da mit ja, Jugendlichen unterhalten, die haben ganz furchtbar gelitten darunter. Ja, das tun sie doch fast alle. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Und ich habe mich auch mehrfach mit Leuten da unterhalten, die in diese Situation auch gekommen sind. Sie können hier in dem Betreuungsbereich in Traunstein, können Sie einfach auf eine Homepage gehen beim Betreuungsgericht, können irgendeinen denunzieren und dann stecken die Sie nach Gabersee. Es ist ganz abartig, was hier abläuft. Erkennen Sie solche Fälle? Ja, ich habe mehrfach Kontakt noch mit einzelnen Leuten, denen das so gegangen ist. Und die waren alle entsetzt, ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir taten auch manche, ja, ich habe mit einzelnen Mädchen da auch gesprochen. Ich wollte immer mehr Kontakt irgendwo auch mal mit denen aufbauen oder die teilweise auch besuchen und unterstützen. Die haben überhaupt keine Unterstützung. Da waren einige Borderliner, die vollgepumpt wurden, die im Grunde genommen eigentlich auch so eine Berufsidee hatten, ob das jetzt Gartenbau war oder sonst irgendwas, die haben die noch nicht mal gelassen. Und wenn das probeweise war, mal für irgendwie einen halben Tag oder so, die konnten sich überhaupt nicht mehr verwirklichen. Die haben die in den Heim gestopft und haben die vollgepumpt. Wohl, und das geht in Hartier ab, das geht in Gabersee ab und noch in ein paar Psychiatrien. Kennen Sie auch Todesfälle? Ja, in der Zeit, wo ich mich da aufgehalten habe, hat sich einer in der Toilette aufgehangen. Ich fand das klasse. Was fanden Sie das? Ich fand das toll. Nee, das hat, wissen Sie was, das hat mich belastet bis hinten hin. Das war ein junger Mann, auch sowieso schon selbstmordgefährdet und alles. Da lassen die sich den in dem Bereich, im geschlossenen Bereich, aufhängen. Da hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, alles. Und das ist kein Einzelfall da in Gabersee. Ja, andere Todesfälle noch miterlebt? Bitte? Ob Sie noch andere Todesfälle kennen? Andere Todesfälle in dem Sinn habe ich nicht mitgekriegt, nur ich habe mich teilweise auch mit anderen Leuten da unterhalten, die über so eine miese Situation wie ich da reingekommen sind, und die waren alle entsetzt im Grunde genommen. Das sind auch teilweise, wie sagt man noch hier, die... ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Hier die Autisten. Sind auch Autisten drunter. Und die haben ja ihre ganz spezielle Hirnkonstruktion und so weiter. Die pumpen die auch in einer Form da ab mit Drogen, was seinesgleichen sucht. Jeder Autist hat seine Fähigkeiten, egal ob das... musisch ist oder was weiß ich irgendwo, die werden da nicht gefördert, die werden nur abgepumpt, voll mit Drogen gestopft, die laufen da wie die Pappnasen rum, wie die vollgepumpten Marionetten und nehmen denen jegliche Lebensmöglichkeit im Grunde genommen. Es ist ganz abartig, was da läuft. Ich habe mich mit Autismus auch beschäftigt bei Kindern. Was ist Autismus? Autismus ist ja irgendwo auch eine genetische Erkrankung, die irgendwie eine Hirnerkrankung, die entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob Sie den Film mit Dustin Hoffmann gesehen haben. Der hat ja einen super Autisten dargestellt im Kino. Die haben also eine gigantische Hirnkonstruktion, das heißt eine gigantische Fähigkeit, sich irgendwelche Daten abzuspeichern, aber nur in einer bestimmten Richtung. Und ansonsten sind die irre. Ne? Was ist denn irre? Ansonsten? Ja, irre kann man sagen, dass die eigentlich nicht das Gesamtvolumen irgendwie um sich herum mitbekommen, sondern die sind konzentriert im Grunde genommen, zum Beispiel auf eine Zahlenkonstruktion, die speichern in ihrem Hirn ganz bestimmte Daten ab und das nur in einer Schiene und sind emotionslos, alles. Ne? Die kriegen die wahre Wirklichkeit nicht mehr mit. Also Psychiater zum Beispiel. Psychiater, ja, das weiß ich nicht, ob die ja, das, was Sie beschrieben haben, scheint ja auf Psychiater zuzutreffen. Das könnte auch sein, ja. Das könnte auch sein. Wissen Sie was, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Psychiater einen größeren Klatsch haben, als die Kunden, die da sitzen. Ja, ist bekannt. Ja. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn Sie sich, ich habe das beobachtet an einem Vater von einer Kollegin, der war Nervenarzt. Wissen Sie was, wenn Sie sich 40 Jahre mit psychisch abgedrehten Leuten beschäftigen, haben Sie irgendwann selber eine Klatsche. Ist mir nachvollziehbar. Nur die sollten alle ab irgendeinem Zeitpunkt, ab einem bestimmten Berufsalter aus diesem Bereich raus. Ne, die sind nämlich alle am Abdrehen. Mhm. dieser komische, merkwürdige Arzt, mit dem ich das zu tun habe. Wissen Sie was, wenn jemand 40 Jahre in der Gewaltforensik ist, der wird zum Gewalttäter. Das ist ein Gewalttäter, mit dem ich hier zu tun hatte. Und so was schicken die als ja, Amtsarzt los. Wie lange waren Sie in dem Beruf? Ich war über 40 Jahre in dem Job. Ja, nun kommt das an, ich habe also hinterher mit allem zu tun gehabt. Ich habe noch mit 50 im Grunde genommen auf Nuklearmedizin umgeschult und hatte dann mit Better Child und lauter solchen Sachen zu tun. Also auch im Nuklearbereich. Und CA-Patienten und so weiter. Also ich habe hier eine hochdotierte Ausbildung hinter mir, dass ich mir schon erlauben kann, da irgendwo ein Urteil zu bilden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Better Child ist. Was ist das? Ja, das sind Kindesmisshandlungen. Die haben wir da auf dem Sindikam gehabt. Knochenbrüche, da waren dann mal eben Babys, die von irgendwelchen bescheuerten Vätern an der Wand geklatscht wurden. Und lauter solche Sachen. Vergewaltigungen im Säuglingsbereich und lauter so Mist habe ich mitgemacht. Wie viel war das? Wie häufig kam das vor? Das war oft. Das war also in der Kinderklinik sehr oft und das war auch in der Nuklearmedizin sehr oft. Ganz schlimme Sachen. Das lesen Sie im Grunde genommen auch täglich in der Zeitung, ne? Und die Dunkelziffer, die ist hier ganz immens. Ja, ist denn jeder Fall auch in der Zeitung erschienen, den Sie da gesehen haben? Ich weiß, ich kenne diese Gerichtsverhandlungen, wie da teilweise ausgeartet ist. Das ist ganz schwierig, so was nachzuweisen. Und ich habe im Grunde genommen daran mitgearbeitet, dass das nachgewiesen werden konnte. Ne? Und diese Leute auch wirklich dann in den Knast gekommen sind. So, nur das sind ganz diffizile Gerichtsverhandlungen, diese Beweislage zu führen. Geht was immer gegen Väter? Nö, da sind auch Mütter bei. Ich habe so eine Frau am Telefon gehabt, die sagte mir, das Jugendamt und der Vater hätten ihr alle Kinder weggenommen und die Kinder hätten später erzählt, sie wären von bis zu 7 Männern da misshandelt worden und mussten dabei sein und mittätig werden, wenn es darum ging, andere Kinder zu töten und ihnen das Herz rauszuschneiden. Ja, wissen Sie was, wir haben ein grausames Umfeld, das kann ich Ihnen nur sagen. Und der Vater ist Polizist? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe so Typen mitgekriegt. In der ganzen ich bin jetzt hier 7 Jahre in einem Gewaltverbrechen. So über 7 Jahre. Und hierbei sind meine Eltern ganz mies umgebracht worden. Das heißt, auf ganz widerliche Art und Weise und das von einem Richter. Ich kann Ihnen hierzu eine Story erzählen, auch von der Kripo, von den passenden Polizisten, die juckt das alle nicht. Und auch die Staatsanwaltschaft juckt das nicht. Die juckt eigentlich nur ihr staatliches Geld und sonst nichts. Und die schlimmsten Verbrecher sitzen mitten im Gericht. Und dazu gehört auch das Gericht Hauenstein. Amtsanmaßung pur, nur Dekadenz, nur Beschissenheit, die kümmern sich hier um gar nichts. Und das geht in Traunstein so ab und das geht in Rosenheim so ab. Haben Sie mal gesehen, dass ein Psychiater etwas richtig gemacht hat? Nö. Da kommt die Dekadenz pur. Wissen Sie, warte, ist im Grunde genommen so. Doch, ich habe das erlebt. Und zwar in der Neurologie Weidenau, das war im NRW-Bereich. Da hatte ich einen guten Bekannten als Chefarzt in der Neurologie. Mit dem habe ich mich sehr viel unterhalten und ich muss sagen, da ging es um die Demenz meines Vaters. Die haben sich eine wahnsinnige Mühe gemacht. Also auch mit Medikamenten, mit allem. Die hätten sich nie angemaßt, nie im Leben angemaßt, irgendeinen sofort in irgendeine Schiene zu bringen. Ich habe da eine Aufklärung, eine medizinische Aufklärung bekommen, auch über den Geisteszustand meines Vaters zu dem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Das hing aber auch ein bisschen damit zusammen, dass dieser Chefarzt mein Bekannter war. Ne? Dadurch habe ich auch sehr viel lehrreiche Dinge eigentlich mitgenommen. Das gehört sich auch so. Es würde sich im Grunde genommen kein Neurologe und kein Psychiater irgendwo anmaßen, in ein Minuten-Exploration irgendeinem eine Geisteskrankheit anzuhängen. Und das passiert hier in Deutschland. Das sind ganz dekadente Arschlöcher, die da teilweise sitzen. Haben Sie jemals erlebt, dass ein solcher Giftstoff, wo man Medikament sagt, einem Menschen geholfen hat? Nee. Ja, dann ist aber die psychiatrische Idee eine Irrlehre. Dann ist das. Die pumpen ab. Die pumpen nur ab, im Grunde genommen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe mich lange Zeit mit Chefärzten in der Geriatrie unterhalten. Es gibt so defizile Medikamente in den Bereichen. Wenn sie die ganz fein dosieren, sind die Leute, man kann sagen, fröhlich mit ihrem eigenen Gesundheitszustand irgendwo zufrieden, sind auch für die Umwelt zufrieden. Nur das hat eine ganz defizile, feinfühlige Möglichkeit gibt es da von Geriatrien und auch von Psychiatrien. Und das haben die alle nicht mehr drauf. Und es gibt so viele tolle Medikamente, die was denn? Ganz, ganz fein dosiert irgendwie auspegeln können. Nur, das ist nicht billig. Ne? Und unser tolles Gesundheitssystem pickt sich natürlich die billigsten Medikamente raus. Ja, was ist nicht billig genau? Diese fein dosierten Medikamente. Ich habe das bei meinem Vater erlebt. Der hatte lange Zeit eine sehr gute Einstellung mit verschiedenen Medikamenten in seiner Demenz. Und von einem Tag auf den anderen kam das dann, da wurde das dann im Grunde genommen vom Hausarzt eigentlich rausgeschustert, weil er das Budget überstieg und da habe ich mich mit dem Hausarzt angelegt, bis ich das wieder hatte. Und jemand, der nicht aus dem Bereich kommt und keine Ahnung hat und dann hier die Herrschaften in Weiß irgendwo da oben auf der Zesselchen hebt, der macht das nicht. Ne? Da sind viele Laien, sind völlig überfordert damit. Die sehen in den Herren Doktoren immer noch die Herrschaften in Weiß. Das sind die aber nicht. Also Sie würden sagen, es gibt so etwas wie ein Medikament, das auch einen Nutzen hat? Ja, es gibt für jeden eigentlich eine gut dosierte Geschichte, egal ob das im Demenzbereich oder im psychiatrischen Bereich ist. Und man kann nicht einfach einem Menschen, wie soll ich sagen, absprechen. Es gibt heute ganz viele homöopathische Sachen, die da schon einsteigen können. Auch Mixkombinationen, die überhaupt nicht so den Körper in eine Abhängigkeit bringen oder in eine Drogensucht reinbringen oder Deformierungen. Ich habe hier Deformierungen gesehen in Gabersee. Wissen Sie was, die sind zu Massenkolossen auseinandergegangen, die Leute. Und in einem Jahr von 40 auf 80 Kilo gestiegen. Mhm. Und die kamen sich selber furchtbar vor. Den Leuten war das selber entsetzlich. Ich habe mich da mit Leuten unterhalten, die haben gesagt, ich könnte mich bekotzen im Spiegel. Die sind ja selber nicht über ihren Zustand glücklich. Die bringen die Menschen hier in eine ganz miese Situation. Wie heißt denn diese Chemikalie, wo Sie sagen würden, dass das hilft? Gibt es einen Namen? Weißt du, die eigentliche Chemikalie können Sie so einfach gar nicht festlegen. Ich habe das hier bei meinem Vater erlebt. Das sind also ganz fein dosierte. Es gibt ja Schwankungen zwischen Geriatrie und Psychiatrie. Sie wissen ja heute teilweise gar nicht, ob einer in der Frühdemenz ist oder psychiatrisch verändert ist. Es gibt ganz viele Leute, die hier schon in eine Frühdemenz kommen, mit 58 oder noch früher. Ne? Wir haben hier ganz... ich meinte den Namen dieses sogenannten Medikaments. Gibt es auch noch einige? Also ich weiß, eins hier, da haben sie total verabreicht, das ist im Grunde genommen eine Sterbehilfe. Was genau? Topal hieß das Zeug. Topal und dann, ich weiß nicht, ich müsste da draus suchen. Gab es noch ein Medikament? Das ist völlig bestritten hier, auch im Internet habe ich da ermittelt, als drogenhaltiges Medikament. Die machen die Leute süchtig. Also Kombinationen von drei oder vier drogenhaltigen Medikamenten, die pumpen die voll mit einer Dauerinfusion. Das heißt, die setzen hier ein Monatspritzen und lauter so was. Die laufen hier wie die Pappmachés rum, diese Leute. Und so weit wird dann im Grunde genommen auch noch im Straßenverkehr. Die blicken hier überhaupt nicht mehr durch. Ich habe hochintelligente Leute da erlebt, auch Autisten, die im musischen Bereich sehr intelligent waren und sich ausleben wollten. Die sind wie die Papppuppen auf Station rumgelaufen. Denen haben sie alle Illusionen genommen, jede. Meiner Erfahrung nach geht es nur darum, dass auf der Station Ruhe ist und mehr zählt nicht. Es sind Einzelne dabei, die vielleicht anders reagieren. Diese Massenlager, auch das, was hier in Gabersee abgeht, das ist ja ein reines KZ-Massenlager, das kann ich nicht bringen. Ich kann nicht in einer geschlossenen so viel defizite psychiatrische Fälle ineinander stopfen, die belasten sich ja gegenseitig. Soll? Das ist genau das gleiche KZ geblieben, wie es früher auch war. Soll? Deklariert im Internet als KZ-Stäuber. Ich finde das klasse. Und hart muss noch schlimmer sein. Wenn sie das depressiven Borderlinern antun, die hängen sich dann mal eben in der Toilette auf. Gibt es einen Grund dafür, warum diese Person sich selbst getötet hat? Nee, das sind ja Leute, die haben ganz miese private Zustände hinter sich. Das heißt sehr oft Missbrauch, schon im Kindesbereich. Und irgendwann mal kriegen die keine Hilfe von ihren Eltern, das wird dann alles vertuscht. Das sind auch teilweise Sexualverbrechen, die da in der Familie gelaufen sind. Das wird vertuscht. Und die reagieren dann damit, dass sie sich im Grunde genommen ab irgendeinem Zeitpunkt selbst verletzen. Das ist ein Borderliner. Das heißt, sie neigen dann zu Selbstmord, weil sie mit diesen Erlebnissen nicht mehr klarkommen. Und das wird hier in der Psychiatrie eigentlich nur noch mit Drogen abgepumpt. Das heißt, die pumpen die zu, Sobald mit einer Monatsspritze oder was weiß ich, die gehen dann auseinander wie die Drogen, die laufen dann rum wie die Pappmachés und denen wird jede Illusion genommen. Und die kriegen auch keine psychiatrische Unterstützung oder irgendwelche psychiatrischen Gespräche oder sowas in der Richtung, wo die das mal rauslassen können. Ne? Drogensüchtige, alles das. Das wird hier alles in eine Schiene gestopft, in eine geschlossene Gabersee. Ich fand das klasse. Gab es da auch politische Fälle, wo Leute aufgrund ja, ihrer auch. Politischen Tätigkeit dort waren? Ja, ich konnte das hinterher nicht mehr genau auseinanderhalten, nur ich weiß, dass hier einige auch aus der politischen Szene kamen und ich habe mich mit Einzelnen darauf unterhalten, die kamen auch noch hier so aus dem 20er, 25er Jahre Bereich raus, die dann in einer Form in solcher Szene gelandet worden waren. Im Grunde eigentlich dann auch in dieser Szene zum Gewalttäter geworden sind und die es dann auch im Grunde eigentlich nur abgepumpt haben. Ja, und dann kommen noch die Schwerverbrecher dann dazu, die sie da in der Gewaltforensik stecken. Da haben sie dann jeden Tag da vor der Nase diese Gitterzäune mit der Gewaltforensik. Ich finde das klasse. Wurden die Personen auch gezwungen, sich spritzen zu lassen, gefesselt oder wieder ja. Etwas in der Art? Alle. Sobald wie sich einer wehrte, haben die oder irgendwo gegen die rebellierte oder gegen irgendwelche Zwangsmaßnahmen, Zwangsmedikamente gespritzt wurden, wurden die gegurtet. Und wenn das mal eben für 2 Tage war, festgeschnallt, gespritzt. Ich habe von einem Fall gehört, der Mann war 4 Monate gefesselt. Ich konnte mir das vorstellen. Ich habe es nicht erlebt. Ich habe das jetzt immer nur in 2-Tage-Rhythmen oder sonst irgendwas erlebt. Da waren ja Einzelne bei, die schon drogensüchtig waren im Grunde genommen. Die haben sich das freiwillig machen lassen hinterher, ne? Weil sie so abgeschossen waren. Nur ich habe da auch Sachen erlebt, von Leuten, die sie in irgendeinem desolaten Zustand unterwegs aufgegriffen haben. Da wird jeder, der von der Polizei, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen aufgegriffen wird, wird da reingestopft und vollgepumpt. Ja. Ich hatte zu der Zeit einen Franzosen dabei, den haben sie auf ganz miese Art da fertig gemacht. Der Kerl, der ist da bald ausgerastet. Ja, wie fertig gemacht? Ja, der war irgendwo gestrandet, was weiß ich, zwischen Österreich und Ungarn, so ungefähr. Was er eigentlich hinter sich hat, das konnte keiner mehr so richtig rausfinden. Der hatte ein fürchterliches Elend hinter sich und sprach nur Französisch. Und den hat dann die Polizei irgendwann mal aufgegabelt, unterwegs ohne Pass. Nachdem der irgendwo nicht mehr weitergefunden hat. Den haben sie dann mal kurzerhand zwangsgeräumt in diese Psychiatrie, haben den vollgestopft mit Medikamenten und der randalierte natürlich dauernd. Der wollte nach Hause, nach Frankreich. Ne? Den haben sie hinterher, das war ganz mühselig, mit Konsulat, mit allem. Nur den haben sie da, ich weiß nicht, Monate festgehalten. Das sind alles, was früher eigentlich im Grunde genommen, ja gut, mal irgendwo desolat gestrandet ist, das haben sie früher mal in ein Krankenhaus gepackt oder auch mal in eine Zelle gesteckt oder sowas für eine kurze Zeit und haben die dann auch wieder freigelassen oder so, das stopfen die hier in die Psychiatrie. Haben Sie gemerkt, dass jemand mal länger gefesselt war als einen Monat? Ja, da waren Leute, die sind über Monate da drin gewesen. Gefesselt? Gefesselt nicht, ne. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe dann nur mitbekommen, dass Einzelne sich gegen diese Drogenspritzen und so weiter gewehrt haben und die dann teilweise eine Woche auch gefesselt wurden. im Zimmer selber. Ne? Und wenn Sie jetzt ein Einzelzimmer sowieso haben, dann sehe ich das eigentlich so, dann kann man eigentlich im Grunde genommen den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie sich in dem Zimmer im Grunde genommen frei bewegen können. Ne? Das ist eine ganz bedenkliche Sache, was die da machen. Kennen Sie einen Menschen, der sich beim Psychiater mal bedankt hat? Nö. Die wenigsten. Die wenigsten. Ich kenne einige Psychiater. Ich habe das ganze Spiel ja durch, im Grunde genommen mit meinem Vater, der dann dement wurde, ab 75 so ungefähr, bis ich da erreicht hatte, dass ich ihn unter Betreuung hatte und. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in NRW ist ein komplett anderes Betreuungsrecht. Das war so defizit, das war hier wirklich eine Aktion von 1,5 Jahren. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwo den Mann komplett zu entmündigen. Und damit war der auch einverstanden. Und auch die Ärzte. Wohl? Und das Gleiche läuft eigentlich auch in der Psychiatrie. Es gibt keine Komplettentmündigung von solchen Leuten. Wohl? Kennen Sie einen Menschen, dem es durch die Psychiatrie besser ergangen ist? Nee. Also die Psychiatrie. Beobachte das im Moment. Hallo. Kranken. Hallo. Ja, hallo. Sie würden also sagen, dass die Psychiatrie in jedem Fall immer mehr schadet als hilft? Ja. Sie kann untersuchen und feststellen und vielleicht erforschen, aber nicht verbessern. Nein. Wissen Sie, wie die Psychiatrie entstanden ist? Ja, die hat eine ziemlich lange Abfolge. Ich habe mich da auch mal auf der Witzientour irgendwo ein bisschen beschäftigt. Und zwar gibt es da einen Professor im Bereich Köln. Das ist zwar auch teilweise ziemlich fraglich, der mittlerweile mit solchen Sachen auch an die Öffentlichkeit geht. Das Buch heißt, hat mehrere Bücher hat er geschrieben. Das ist ein Pastor oder Pfarrer plus einem hochdotierten Psychiater und Chefarzt da in den Bereichen und der sich da auch in der Drogenszene und was weiß ich in Köln da irgendwo beschäftigt und mit Wohngemeinschaften. Den Mann habe ich immer als toll angesehen. Der hat ein paar Bücher und der bringt halt auch, man kann das so oder so sehen, er bringt es aber auch auf der Karitaturschiene, der tritt auch öffentlich auf mit solchen Sachen. Das heißt, ein bisschen die Verarschung der Psychiatrie zieht er durch. Und seines eigenen Berufsstandes eigentlich. Und ich fand das sehr positiv, was er machte. Der hat eigentlich seinen ganzen Berufsstand komplett in die Scheiße gezogen. Wie heißt der? Genau so sieht das im Grunde genommen eigentlich auch aus. Der hat echt behauptet, dass teilweise die als ihr deklariert werden, sind die Normalen und die Normalen sind eigentlich die Irren. So ungefähr nach der Schiene. Ne? Wie heißt der Mann? Warten Sie mal. Lutz. Lutz Köln, Professor oder Dr. Lutz Köln. Der tritt mit so was auf. Ich habe da eine Vorstellung mal mitgemacht im Kölner Bereich. Wie heißt der genau? Ziemlich zwie. Hallo. Ja, wie heißt der genau? Das war alles ein bisschen zwiespältig, aber. Der Name? Lütz. Langsam, buchstabieren. Lütz. In Köln. Ja. Der hat da Wohngemeinschaften und sowas, unterstützt ja alles. Der ist selber aktiv in dieser ganzen Psychiatrie. Und macht aber nebenher halt einfach nur auf der Karit Diktaturschiene diese Veranstaltungen und zieht seinen eigenen Berufsstand eigentlich in den Dreck. Aha. Aber im Grunde genommen hat er theologische Background plus psychiatrischen Background, hochdotierter Professor, der auch in seinen Büchern die diversesten Fälle irgendwo schildert und auch eigentlich in seinen Büchern behauptet, dass selbst jeder Schizophrene oder jeder Durchgeknallte heute in 4 Wochen irgendwo komplett degeneriert und auch behandelt wieder in der Außenwelt kann. Ne? Nur das muss halt eben einfach fachmännisch angegangen werden. Ist der Mann abergläubisch? Nee, der ist nicht abergläubisch. Ist er religiös? Fachmännisch versiert ist der. Ob er religiös ist? Ja, auf seine Art und Weise auch, aber dann ist er auch im abergläubisch. Moment, wo er das da selber so ein bisschen in die in die Witzschiene bringt, ist das eben halt nicht versteinerte, wie soll ich sagen, Religiosität, ne, oder Theologie. So. Ja, ich fand den toll. Gibt's da Filme drüber? Ich glaube, es gibt auch Filme, ja. Der hat also wie viele öffentliche Auftritte hinter sich und das passiert auch immer wieder. Ich meine, gut, das kann man so oder so sehen, der vermarktet das natürlich auch toll, wohl. Da gibt es ja auch Geld für, aber das ist schon eine sehr kritisierte Schiene von dem Mann für seinen eigenen Berufsstand eigentlich, wohl. Tja. So. Also haben Sie jahrelang zwar nicht daran mitgeholfen, an diesem ganzen Übel, aber Sie haben es erleben können. Ja, eigentlich auch sehr kritisch erleben können. Wohl. Ich meine, man lernt ja auch nur in den Bereichen dazu. Ich habe mich ziemlich damit auseinandergesetzt, auch fachlich. Und ich glaube auch nicht, dass mir da der Horizont mittlerweile fehlt, wenn ich das aus einem bestimmten Abstand dann auch hier so in diesen Einzelpsychiatrien irgendwie mir reinziehe und mir die Leute persönlich reinziehe, das ist nur ein Elend, ein absolutes Elend, was in der heutigen Zeit eigentlich in der Psychiatrie nicht mehr ablaufen muss. Und auch geriatrisch nicht, ne? Da werden auch viele. Ich habe das ja erlebt. Ich habe mich hier mit Hausärzten bis zum Fetzen habe ich mich da tot diskutiert, wohl. Wenn die versuchten dann hier ihre Deckelschiene von oben zu und dann Billigmedikamente und das auf Kosten der Patienten. Das passiert heute in Massen, wohl? Weil die Kassen sind am Deckeln und jedes bisschen Medikament, was teurer ist oder so, das versuchen die Hausärzte zu umgehen. Und wenn sie dann keinen vernünftigen Angehörigen haben, der sich gegen die weißen Mäntel im Grunde genommen durchsetzt, dann sind sie ganz schwer verloren. Also sind die Psychiater lebensgefährlich? Ja, würde ich sagen. Das ist ein ganz komisches Volk. Nicht alle. Es gibt bestimmt welche dabei, die irgendwo forschungsmäßig viel drauf haben und das ganz diffizil angehen. Aber diese Leute habe ich hier in Bayern noch nicht erlebt. Und bei vielen, wie soll ich sagen, Praxen, die da irgendwo existieren, geht das nur um die schnelle Mark. Ne? Sie können ganz viele Sachen heute ambulant irgendwo ja, aufarbeiten, auch mit psychologischen Unterstützungen von ambulanten psychologischen Kräften und so weiter, die es ja auch über Kasse gibt, die über ja, mehrmonatige Gesprächstherapien und so weiter wesentlich weiterkommen, als wenn sie mit Drogen abgepumpt werden. Und gibt auch schon ganz viele homöopathische Mittel, ne? Die machen ja heute mit allen, egal ob das jetzt Esoterik-Schiene ist oder was weiß ich wo, in jedem Bereich Bach-Geschichten. Sie können in vielen Bereichen ganz fein dosiert mit irgendwelchen Sachen da vorgehen. Das müssen keine Pharmakonzerne und drogenspezifisch Klamotten sein. Das ist ein Machtspielchen. Hier die Sachen, die ich da bekommen habe, das ist ein Pharmakonzern, den habe ich im Internet ermittelt, der ist total umstritten. Wie heißt der? Ich komme jetzt im Moment nicht drauf. Eli Lilly and Company? Bitte? Lilly. Nee, das ist nicht Lilly. Das ist ein amerikanischer Konzern und hier, das ist abartig, was da läuft. Ja, was ist abartig genau? Ja, dass sie eigentlich drogenhaltige Sachen irgendwo hier auf den Markt schütten, das ist ein umstrittenes Medikament oder ein umstrittenes Substrat, was die da einbringen. So, und meines Erachtens ist der Pharmakonzern so strukturiert, dass sie über Bestechung arbeiten. Das wird dann irgendwo, wie hier gerade in Gabersee oder was weiß ich, reingeschleust. Die kriegen da ihre bestimmten ja, Prozente für, dass sie halt hier die Massendrogen verabreichen in ihrem Massenlager und in anderen Psychiatrien auch. Und da wird nicht mehr gefragt, ob sie die Leute dauersüchtig machen oder nicht. Die laufen dann rum mit irgendeinem Zeug, was so was wie eine Sterbehilfe ist. die schütten im Grunde genommen ja, depressive Patienten noch weiter in eine Depression rein. Kennen Sie die B-Farm in Bonn? Nee, kenne ich nicht. Muss man kennen. Das ist doch die einzige Stelle in Deutschland, solche Giftstoffe als Medikamente zuzulassen. Ja, die Frage ist hier, das war ja so umstritten, das ist ja noch fraglich überhaupt auf dem Markt, wohl, weil ich im Internet erforscht habe. Und ich habe das hier mal noch einem Nachbarn hier irgendwie weitergegeben, der auch so ein bisschen in den Bereichen schon mal herum muss. Der sagte das Gleiche auch, wohl. Das ist, der hat auch im Internet rumermittelt. Das sind also ganz fragliche Substanzen, die die hier verabreichen. Ja, aber das ist doch fast immer, oder nicht? Ja, klar. Nur, das geht von der Dosierung. Das, was ich in der Geriatrie gelernt habe, auch von passenden Chefärzten da teilweise, können Sie das ganz defizil mit anderen Medikamenten oder mit Mixturen, mit fein dosierten Mixturen irgendwie anders abfangen. Das muss man nicht mit diesen Drogen machen, die die Leute auch nur abschießt und noch deformiert dabei. Voll. Die laufen ja rum wie die aufgepumpten Tonnen. Und leiden da auch noch drunter. Die kriegen ja ihr eigenes Ebenbild noch im Spiegel mit. Naja. Ja, ich habe einen Musiker da erlebt, wissen Sie was? Das war eigentlich eine Koryphäe. Der war ein ganz toller Mann, der Autist. Den haben die so abgeschossen, der ist wie so eine Pappfigur am Flur rumgelaufen. Können Sie sich vorstellen, dass ein Psychiater irgendetwas heilen kann? Ich würde, also nach meinen Erfahrungen, sind das wirklich ganz große, tolle Leute, die das können. Und diese ganzen Banalpsychiater, die hier in den ländlichen Bereichen sich hier in so einer merkwürdigen Psychiatrie beschäftigen, die können sie alle knicken. Hier in Gabersee selber sind noch ein Teil von irgendwelchen komischen Russen unterwegs. Da wissen sie auch, wo die herkommen. Die haben das Massenlager in Russland mitgemacht. Den traue ich gar nichts zu. Das geht auch völlig unter, wenn Sie in einer geschlossenen Abteilung teilweise am Tag 30 bis 40 Patienten reingepowert kriegen, haben Sie auch keinen Bock mehr, sich mit jedem Einzelnen zu beschäftigen. Und das hat da kein Mensch mehr. Ne? Das sind die wenigsten, die sich da überhaupt noch mit der Einzelperson auseinandersetzen. Ich bin da, bin ich bedroht worden von einem Oberarzt. Wenn ich das Zeug nicht fressen würde, käme ich in Heimversorgung. Was sollten Sie denn nehmen? Bitte? Was sollten Sie denn nehmen? Da war hier dieses komische, fragliche Medikament, was ich da einschlucken sollte. Das habe ich da mir dann reingetan, nachdem mir mein Bekannter gesagt hat, fress das Zeug, da kommst schneller wieder raus. Dann habe ich mir da 7 Wochen reingesteckt, habe nichts mehr gesagt, habe denen ihre dämlichen Therapien damit gemacht. Dann durfte ich hinterher noch 280 Euro dafür bezahlen, habe das noch moniert bei der Krankenkasse und was weiß ich was alles. Und dann haben sie im Grunde genommen gesagt, so, jetzt gefällt es mir arbeiten. Ich habe sowas noch nicht gehört, wirklich nicht. Was hat man Ihnen denn vorgeworfen? Warum sollten Sie das schlucken? Ich habe Betreuerschäden gemeldet. Das sind mittlerweile 750.000 Euro von betreuenden Rechtsanwälten, die hier Scheiße gebaut haben. So, das wurde immer wieder mit Amtsärzten beantwortet. Und hier ist ein Amtsarzt aus der Gewaltforensik, der 1-Minuten-Explorationen abzieht. Die Krankheiten wurden immer schlimmer. Das ging von der vorübergehenden Wahnerkrankung bis zur Geistesstörung zum Schluss. Ich hatte hinterher Angst, hier überhaupt noch in meine Wohnung zu gehen, weil ich hier mit Gewalt zwangsentsorgt worden bin. Ja, was hat er Ihnen vorgeworfen? Hat er gesagt, Sie dürfen... Ich hatte eine Geisteskrankheit, hat er Hallo, gesagt. Ich muss aussprechen. Hallo! Ja, hallo? Ich muss aussprechen... Nicht zwei Worte und dann kommt die Antwort. Immer erst warten, bis ich ausgesprochen habe. Hat man Ihnen vorgeworfen, dass Sie irgendjemand angeschwärzt hätten oder dass Sie unangenehm wären oder sagt man, Sie würden sich das alles nur einbilden? Der hier so eine Scheiße. Hallo, lassen Sie mich ausreden. Hat man Ihnen vorgeworfen, dass Sie sich irgendetwas einbilden? Ich bin in einem Gewaltverbrechen, das heißt in einem politischen Verbrechen. Und das haben die mir, ich habe das, der zuständige Arzt, der hat das überhaupt nicht irgendwo geistig hintereinander gebracht oder überhaupt mal aufgefangen. Ich habe mit Morddrohungen zu tun und lauter solchen Sachen aus dieser Szene. Dann hat er mir mal eben aus der Einfachheit halber in einer Minute eine Geisteskrankheit angehangen. Ich fand das toll. Die Diagnosen wurden immer schlimmer. Was denn für Morddrohungen? Das stammt alles von meinem Ex-Mann. Wer hat wen bedroht? Mein Ex-Mann, der ist in einer Stasi-Szene, in einer RAF-Szene. So, und durch diese Szene bin ich geschleust worden. Für 6 Jahre. Und das hat man mir hier auch, das ist ein politisches Verbrechen, ganz abartiges Ja, Gewaltverbrechen. was heißt denn geschleust? Da muss man sich ja was vorstellen können. Geschleust heißt, durch ganz merkwürdige, manipulierte, konspirative Wohnungen. Herr Köns. Das ist ganz schlimm, was hier abgegangen ist. Ja, das muss man doch ein bisschen beschreiben können. Beschreiben kann ich das eigentlich nur, dass das irgendwie für mich für 7 Jahre abgelaufen ist und das ist auch so bis nach Berlin gemeldet, das ist auch so in der Staatsanwaltschaft gemeldet als politisches Verbrechen. Das heißt, das ist eine ganz merk ich kann das überhaupt nicht schildern, eine ganz merkwürdige Gewaltszene und hauptsächlich läuft das ab mit Stasi-Insolvenzen und lauter so einem Kram. Der ist scheinbar auch durch seine Hochschultätigkeit, die der Herr Meier hatte, in irgendeiner RAF-Szene gelandet, auch vom Jahrgang her passend, der da mich im Grunde genommen dann für längere Zeit durch so eine Szene geschleust hat. Soll. Und bei sowas macht hier ein Richter mit. Das ist ein ganz furchtbares politisches Verbrechen, in dem ich hier hänge. Das habe ich wahrheitsgetreu geschildert, auch diesem Arzt und auch da in Gabersee, das genau aufgezeichnet, wie das abläuft, dann kriege ich hier eine Geisteskrankheit angehangen. Haben Sie das schriftlich? Ich habe da schriftlich. Und was steht da so etwa drin? Da steht nur drin, nicht geklärte Geisteskrankheit. Die haben mit mir hier alle möglichen Tests noch unternommen, MRT, EG, was weiß ich, was alles da. Das ist nichts bestätigt worden. Die haben auch keine 2-Stunden-Exploration da in Gabersee gemacht, nichts. Da ist auch die Diagnose nicht in Frage gestellt worden, gar nichts. Die haben dann einfach gesagt, ja, das ist jetzt so, da hier Dr. Sell, die haben auch, hier ist das noch abgegangen mit gefälschten Gutachten im Grunde genommen, das ist noch nachträglich alles getürkt worden für das Gericht hier, so, und das wird auch nicht korrigiert in Gabersee. Und davon sind mir mehr Fälle bekannt. Ich weiß das selbst von Professoren hier an der Hochschule. Ich bin hier bekannt mit einem Zahnarzt im Grunde genommen, mit einem hochdotierten Transplantat-Zahnarzt. Mit dem hatte ich mich da kurz geschlossen. Der weiß das Gleiche auch. Nur die wissen sich hier gegen diese merkwürdige Schiene hier in Traunstein nicht zu wehren. Wohl. Wenn Sie hier keine Bekannten haben, ich habe jetzt versucht, durch einen Rechtsanwalt eine Vollbetreuung zu kriegen, dass mich irgendeiner, falls ich da wieder lande, wenn ich die angreife, wenn Sie die angreifen, sitzen Sie wieder da drin. Wohl. Ich habe mich ja mit dem Richter angelegt, mit allen hier. Also man konnte ihnen nicht beschreiben, warum man sie für krank hält. Das wird nicht korrigiert, gar nichts. Und das habe Nochmal. ich mehrfach, die haben hier eine ganz komische Homepage auch in diesem Betreuungsbereich hier drin. Das heißt, hier kann sie jeder Nachbar denunzieren, sie für bekloppt erklären und dann sitzen sie da drin. Nochmal zurück. Der sogenannte Arzt oder Gutachter konnte Ihnen nicht erklären, warum er Sie für krank hält. Da ist ja auch gar nicht dran interessiert. Der spielt sowas wie ein Schlepper. Er ist sowas wie ein Schlepper für Gabersee. Ja, die wollen den Beleg zahlen, das ist wie so eine Form Sozialbetrug, was hier abläuft. Ich habe eine Bekannte da drin, die wird da vollgepumpt mit Drogen. Die hat meines Erachtens mehr ein geriatrisches Problem, ist in eine Frühdemenz gerutscht oder so irgendwas. Die schießen sie da ab, die kommt mit ihrem Leben überhaupt nicht zurecht im Grunde genommen. wird vollgepumpt mit einer Dauerspritze und die lassen es dann frei rumlaufen. So richtig auseinandergelegt worden ist überhaupt nichts bei der. Und dann ist mir da mehrfach passiert. Ich habe mich da mehrfach mit verschiedenen, das ist ja auch noch als Scheidungsfaktor, mit dazu genommen. Wenn sie hier mit merkwürdigen Ehemännern zu tun haben, die ihnen eins auswischen wollen, dann sitzen sie auch da drin. Hatten Sie denn irgendeine Tätigkeit gehabt, die in diesem Stasi-Bereich irgendwie zu erkennen war? Nee, das hängt hier, das ist eine versteckte Szene von meinem Ex-Mann. Und die war mir nicht bekannt. Das hat sich hinterher erst alles rausgestellt. Und der ist vom Jahrgang her, ist der jünger als ich, der kann aus der RAF-Szene kommen, war auch Grenzgänger und hat auch Firmenspionage und lauter solche Sachen begangen, also richtig hoch dotiert in diesen Bereichen irgendwo gearbeitet. Wo der überhaupt rumhängt, weiß ich gar nicht. Hier wird der Aufenthaltsort verschwiegen und lauter solche Sachen. Das heißt, er hängt in irgendeiner Szene da drin, die ganz abartig ist. Die wirklich über, ja, hauptsächlich geht das hier eigentlich mit Insolvenzbetrug, Stasi-Insolvenzen und lauter solchen Sachen ab. Ich hatte hier Inkasso-Stalking aus dem Bereich, das ist immer noch hier. Dann Internetbetrug von 25.000 Euro, lauter so Sachen. Richtete sich das gegen Sie? Ja. Der hat Morddrohungen abgegeben, der wollte mich mit meinen Eltern umbringen. So, und das ist immer noch aktuell. Ja. Mich hängen sehen. Woher wissen Sie das denn? Hat man Ihnen das gesagt oder geschrieben? Nö, das hat er mitgeteilt. Wie? Also er will mich hängen sehen. Ja, wie mitgeteilt? Ja, per E-Mail mitgeteilt. Er will Leute finden, die mich aufhängen. Haben Sie es ausgedruckt? Ja. Zur Anzeige gebracht? Ja, das liegt sogar diesem dämlichen Psychiater vor. Das hat er als Bagatelle abgetan. Ja, sowas kenne ich. Können Sie mir das zusenden? Ja, das kann ich. Einfach weiterleiten. Ja. Welche Webseite haben Sie von mir gefunden? Ich bin durch Zufall eigentlich bei Ihnen gelandet heute Abend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eingegeben habe. Das ging hier eigentlich um Gewalttaten in Psychiatrie und so weiter und da bin ich irgendwie auf Ihre Seite da gekommen. Welche Webseite? Ich habe mehrere. Ich kann Ihnen das gar nicht mehr verdeutlichen. Ich erforsche hier ziemlich viel im Internet, weil ich hier eine ganz komische Szene vermute. Das hängt auch noch mit einem ganz komischen Club zusammen. Ich habe den ganzen Dreck ja nach Berlin gemeldet. Nur, die ermitteln ja versteckt. Warten Sie mal, hier habe ich... Wer ermittelt versteckt? Berlin. Ermittelt versteckt. Das wissen Sie? Ich habe hier mit Paraguay, mit Geheimdienst und was weiß ich was allem zu tun. Ich bin hier abgehört worden. Ja, wissen Sie, dass es wirklich so eine Ermittlung gibt? Ja, das weiß ich. Weiß es Ihr Gegner auch? Ich denke ja. Warten Sie mal, ich habe hier eine ganz... Videofilmreporter habe ich jetzt hier. Das hängt auch noch irgendwo mit der Madame Merkel zusammen. Und da sind dann hier lauter solche merkwürdigen psychiatrischen Sachen aufgeführt. Unter www.kriminalstaat und so weiter. Und irgendwo habe ich hier dann Ihre Telefonnummer erwischt. Ja. Das passt so. Die Reichenau Psychiatrie, totalitäres System und so geht er dann hier weiter auf dieser Seite. Ja. Würden Sie irgendeinem Menschen in Deutschland irgendeine Psychiatrie empfehlen können? Also, ich habe selber Köln noch nicht ausprobiert. Nur ich weiß mittlerweile, und ich habe da ein bisschen psychiatrisch auch ermittelt bei diesen Kliniken, dass auch selbst die ganze Kölner und Koblenzer Psychiatrie schon mehrfach von der Staatsanwaltschaft aufgeräumt worden ist. Von daher scheint das ja auch nicht ganz in Ordnung zu sein, alles. Haben Sie selbst schon mal was veröffentlicht? Nee. Ich habe das versucht. Ich habe auch versucht, hier über einen freien Mitarbeiter vom Stern irgendwie weiterzukommen. Der hatte da kein Interesse, das war dem scheinbar alles zu heiß. Dann ist der Stern, hier ist auch noch eine Bankgeschichte bei, der Stern hat nur mit solchen Sachen zu tun. Die haben dann zurückgemeldet, es gibt Massen von solchen Meldungen. Sie könnten sich nicht mit jeder einzelnen beschäftigen. Und dann bin ich noch an den RTL und an das Bild rangegangen. Bisher habe ich aber noch keine Rückmeldung bekommen. Ich habe bisher noch nicht eine Unterstützung bekommen. Mhm. Auch noch nicht von der bayerischen SPD. Ja, die Parteien hängen ja selbst mit drin, in allem. Das Gefühl habe ich auch. Und ich habe auch ein ganz merkwürdiges Gefühl, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, bei einer Frau Merkel und auch bei einem Herrn Gauck. Ja, Frau Merkel wurde fotografiert, als sie sich zur Zeit der Hausbelagerung des Herrn Robert Havemann dem Haus genähert hat. Und man sagt, nur die Stasi kam durch. Ja, genau. Und der Herr Gauck ist, glaube ich, auch bi. Der hatte wohl früher diese Stasi-Akten ganz gehabt. Ein dickes Ei in den Nestens gesetzt mit diesem Herrn. Ich war anfänglich eigentlich davon angetan, bis ich dann mal so ein bisschen mehr ermittelt habe über den Herrn Gauck und dann wurde ich dann doch etwas bedenklicher. Was wissen Sie denn über diese Stasi-Szene? Warum sagen Sie Stasi-Szene? Da muss man doch etwas wissen, um das beurteilen zu können. Ja, es geht im Grunde genommen selbst in den Kanzleien RAF-mäßig ab, mit denen ich zu tun habe. Das ist eine ganz dicke Szene von diesem Richter ausgehend. Und diese Szene muss größer sein. Ich hatte teilweise auch ganz merkwürdige Attacken unterwegs, hier runter nach Bayern. Ich bin also per Navi und was weiß ich, was alle ausgepeilt wurden, bis Bayern runter. Dann hatte ich merkwürdige Auffahrunfälle unterwegs. Das muss also bis hier runter Bayern und meines Erachtens geht das Ganze auch europaweit. Hier ist irgendeine versteckte Terrorszene. Und das habe ich auch dem Verfassungsschutz so gemeldet. Und dann hatte ich zwischendurch, immer wenn ich hier mal telefoniert habe oder so, hatte ich auf einmal Paraguay dazwischen. Ja, wie das denn? Das muss man doch erklären können. Erklären Sie mir das mal. Ja, was Sie ja gehört oder gesehen haben, möchte ich wissen. Ja, ich habe im Grunde genommen auf einmal einen vom Geheimdienst Paraguay dazwischen gehabt. Dann hatte ich wieder Berlin-Geheimdienst dazwischen. Der mir dann am Telefon sagte, wie ich denn in Telefon käme. Ja, Sascha, frage ich Sie. Ich sage, wie können Sie denn hier meine Kabeltelefongeschichte abhören? Dann habe ich denen jetzt mehrfach auf Band gesprochen. Sie möchten sich hier mal zurückmelden. Ich möchte wissen, ob ich hier abgehört werde. Da ist bisher noch keine Rückmeldung gekommen. Und das ist ja in Bayern mehrfach aufgetaucht, auch hier von der Politik Stoiber, dass sie hier hintenrum abhören lassen. Alles, was für die nicht in Politikkram passt, dann lassen die hier abhören. Welche Fälle kennen Sie denn, wo schon abgehört wurde? Das war hier, ist auch bei dieser Homepage aufgetaucht, dass mehrfach die Leute, die da in Gabersee gelandet sind, das Gefühl hatten, abgehört zu werden und die sind dann mal eben nach Gabersee zwangsentsorgt worden. Und fest steht ja, dass die hier selbst von der Kripo und von allem hier Trojaner reingeschleust haben bei verschiedenen Leuten und haben selber hier abgehört in Bayern. Es ist ja alles aufgetaucht. So. Ja, das ist, also wir sind hier staatsüberwacht. Ne? Das ist nicht so, dass sie hier davon ausgehen können, dass sie eine komplette Leitung für sich haben. Ne? Hier sind sie ganz schnell in der Schiene drin. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Das ist eine Trivialadresse. uschiwinni@googlemail.com. U-S-C-H-I-W-I-N-N-I. V-I-N-N-Y. Ich kann doch nicht verstehen, wenn Sie immer dazwischen sprechen. Uschi und dann? V. Victor. Doppel-N-Y. @googlemail.com. Ich habe noch die alte Google-Mail-Adresse. Ja. U-S-C-H-I-V-I-N-N-Y. Ja, habe ich notiert. Sind Sie finanziell bedroht worden oder geschädigt? Ich werde ja dauernd bedroht. Mir werden hier meine Renten zusammengefändet, alles. Ich bin jetzt hier ein Jahr am Hungern mit meinem Hund. Die versuchen mich jetzt hier zu lynchen. Wer sind die? Ja, das sind die Herrschaften, die durch die ich hier geschleust wurde. Ich habe hier mit Inkasso-Stalking aus einem Insolvenzbetrug zu tun und lauter solche Sachen. Also die Bekanntschaft des früheren Mannes? Genau. Können Sie mal irgendeine Aufzählung machen von Dingen, woher Sie wissen, dass da die Stasi mit drin steckt? So ein paar Gründe in der Reihenfolge? Ja, das sind eigentlich, man kann sagen, durch die Wohnungen, ich habe das als Terrorwohnungen bezeichnet, durch die Wohnungen, durch die ich geschleust worden sind, ist sowas wie konspirative Zellen. Das geht da ab mit ja, richtig Stasi-mäßig, Hausfriedensbruch, Postraub, dann Energiebetrug und Mordattacken. Tierschänderei, die sanieren im Grunde genommen über Menschenquälereien. Genau das, was beim Stasi auch abging. Haben die ein paar Mal versucht, mich in die Psychiatrie zwangs zu entsorgen, wenn ich mich gegen diese Mordattacken gewehrt habe. Und lauter solche Sachen sind hier abgegangen. Das heißt psychiatrische Folter eigentlich. Ja, wie hat es angefangen? Die Feindschaft. Bei diesem beschissenen Ehemann. Der hat so lange, ja, der hat im Grunde genommen, hat er uns hier um zwei Familienhaus gebracht, meine Eltern und mich, das ohne unsere Kenntnisse der Bank ausgeliefert, das geht hier in ein Enteignungs- und Entmündigungskonzept ab. Und dann hat er mich durch so eine Szene da geschleust. Und das ist bei dem auch schon so abgegangen, richtig Stasi-mäßig. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dem ausgeliefert war mit meinen Eltern, hat er sich an uns ausgelassen. Ich vermute hier auch noch Giftzusätze und lauter so Sachen. Der Kerl, der ist total durchgeknallt. Das ist sowas wie dieser beschissene Typ da in Oslo, ne? Der da mal eben hier so eine ganze Schulklasse auf einer Insel ermordet. So ein Kerl ist mein Ex-Mann. Der Anders. Ah ja. Anders. Breivik Anders. Meier heißt der. Breivik Anders hieß der Attentäter auf Oslo. Ja, genau. Der hat ja auch keine, ja, überhaupt kein Gefühl dafür gehabt, dass er was Strafbares gemacht hat. Der hat das ja noch im Grunde genommen verherrlicht, seine Straftaten. Wohl? Da ist ja nichts gekommen und bei diesem Herrn Meier kommt hier auch nichts. Ne? Der findet das toll, aus politischen Gründen eine ganze Familie kaputt zu machen. Also es war so, Sie hatten da mit dem Mann zusammen gewohnt und Sie hatten dann den Schaden durch den Verlust oder man versuchte, das Haus ihnen wegzunehmen und dadurch gab es Streit. Nicht nur Streit, der hat uns hier eigentlich ein Haus enteignet. Eins nur? Eins. Was sagt er dazu? Hat aber gereicht, hat war 600.000 Euro. Was hat er dazu gesagt, warum? Gar nichts. Der hat eine versteckte Insolvenz, hat auch noch mit einem Kreditbetrug mit einem Banker durchgezogen und hat das Haus ohne unsere Kenntnisse der Bank ausgeliefert. Wegen dieser Insolvenz? Genau. Und er selber zieht eigentlich auch eine Stasi-Insolvenz durch. Das heißt, ich bin hier eigentlich in einem Gewaltverbrechen seit 10 Jahren. Das ist hoch dotiert. Ich habe mich also mittlerweile hier mit Insolvenzrechtlern kurz geschlossen. Das sind Insolvenzen, die sind verfassungswidrig, die sind hier in der BRD gar nicht mehr erlaubt, die stammen aus dem Honecker-Bereich wohl. Was ist daran nicht erlaubt? Das heißt, die sanieren über Mord und Tiermord, ne? Über Erpressung, über gerichtliche Mahnverfahren und lauter solche Sachen. Ich habe hier so ungefähr 3 Zwangsmaßnahmen hinter mir, 20.000 Euro Zwangsumzüge und so weiter. Ich bin da durch eine richtige Szene, konspirative Szene geschleust worden. Haben Sie irgendeinen anderen Menschen mal gesehen, dass er Ihnen was angetan hat? Nee, die arbeiten ja eigentlich auf versteckter Art und Weise. Wohl der Stasi hat ja nie offen gearbeitet. Das ist nicht so wie bei den Rechtsradikalen. Die Rechtsradikalen schlagen zu und damit hat sich für die der Käse gegessen. Und beim Stasi geht das umgekehrt, da geht das hintenrum. Die machen die Leute mit Psychiatrie und mit Inkasso-Stalking und solchen Sachen fertig. Ne? Und das heißt, das geht hier über Zwangsmaßnahme, Vertreibung und in der Ferne können die die mal eben kaputt machen. Hier ist eine Kanzlei, das sind Massenmörder, die da sitzen. Was für eine Kanzlei? Das ist von dem letzten Stasi, mit dem ich hier zu tun habe. Das geht hier in den richtigen, die bringen im Grunde genommen... ja, für diesen Stasi, den die da vertreten, die halbe Bundesrepublik Deutschland um mit Inkasso-Stalking aus einem Insolvenzbetrug. Die Leute, die gehen an Konten, in denen sie gar nichts verloren haben eigentlich. Das geht mit Bankbetrug, mit allem ab. Eine ganz widerliche Szene ist das. Ich habe das hier mit einem Strafrechtler aufgearbeitet aus München. Der sagte dazu, ja, das sind solche Kriminellen eigentlich. Ich habe das mehrfach da auch in der Staatsanwaltschaft gemeldet. Das muss hier per Razzia, müssen die kaputt machen. Auch diesen Kerl da, mit dem ich da zu tun habe. Die müssen eigentlich schon 20 Jahre und länger im Vollzug sein. Wurde Ihnen mehrmals mit Mord gedroht? Ja. Können Sie es aufzählen? Das geht ja dauernd so ab. Ja, zählen Sie es mal auf. Ja, gut, von dem Herrn Meier sind mehrfach Morddrohungen angekommen. Dann bin ich durch diese merkwürdigen Wohnungen geschleust worden, konspirative Geschichten. Wo es mit Mord abgeht. Und das geht auch versteckt ab. Das heißt, sie können das ja im Grunde genommen eigentlich nur aufnehmen. Das sind nicht Stalker-Aktionen oder so. Ich habe hier im Grunde genommen in 3 dieser beschissenen Zellen mehrfache Notarzteinsätze und sowas alles gehabt. Das geht bis zu Bedrohungen mit Psychiatrien, so eine typische Stasi-Masche. Also die Morddrohung, die erste, wann war die erste Morddrohung? Die erste Morddrohung war eigentlich schon 2005 durch einen bescheuerten Meier. Der hat versucht, uns da schon ja, im Grunde eigentlich 3 Jahre umzubringen. Ja, Sie Sein. müssen noch ein bisschen erklären können, wie so eine Morddrohung aussieht. Das ging bei dem rastermäßig ab. Der ist ausgerastet bis zum geht nicht mehr. So, das heißt, der hat sich auf sadistische Tour, das ging bei mir bis Knochenbrüche, bei meinen Eltern ausgelassen, alles versteckt, was ich nur rekonstruieren konnte hinterher. Ich vermute, der ist auch richtig geistig weggetreten. Der hat irgendwo eine Frontlappenveränderung oder sowas. Ein geistesgestörter psychiatrischer Forensiker ist das. Sie haben Ja. gerade von Knochenbrüchen gesprochen. Ja. Das Ich muss habe man erklären können. mich runtergestoßen. Ich hatte eine hochdotierte Unfallversicherung. Der wollte mich umbringen, weil er die Witwenrente kassieren Also, jetzt wollte. erzählen Sie mal, wie kam es zu so einem Knochenbruch? Praktisch einen Treppenstoß, da hat er mich liegen lassen und dann hatte ich einen doppelten Knochenbruch, der ja im Grunde genommen in Dauergips gehört hätte und das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht erlauben, weil mein Vater im Sterben lag. Durch diesen Kerl. Wer ist der Kerl? Ja, der Herr Meier. Wer ist der Meier? Mein Ex-Mann. Und der hat sie die Treppe runtergestoßen? Ja, mich liegen lassen. 2 Tage. Ich fand das toll. Ich bin doch nicht mal mehr in die Notambulanz gekommen. Was heißt 2 Tage liegen lassen? Ja, im Grunde genommen habe ich mich nur noch in ein Zimmer geschleppt mit diesen Knochenbrüchen und war nicht in der Lage, in die Notambulanz zu fahren. Haben Sie jemanden angerufen? Auch nicht. Ich habe nur das Pflegepersonal meiner Eltern informiert. Ich habe hier ziemlich viel Rücksicht nehmen müssen auf meine beiden pflegebedürftigen Eltern. Ich konnte denen das gar nicht antun. Ich habe hier ziemlich viel verstecken müssen. Was war als nächstes vorgefallen nach diesem Knochenbruch? Andere Dinge? Ja, das ging dann weiter bis zu ganz widerlichen Sachen, wo ich vermutete, dass der mit Gift zugelangt hatte. Der hatte Zugang zu Thallium, der war in der passenden Industrie tätig und ich vermute hier Spuren von Thalliumgaben. Das ist auch aufgetaucht bei meinen Eltern, dass der versucht hat, irgendwo über Spuren uns umzubringen. Das Und muss man doch ein dann habe bisschen ich abgehakt. erklären können. Bitte? Was heißt denn Spuren? Da muss man doch was erklären können. Das können Sie nicht mehr erklären hinterher, wenn Sie Spuren dazusetzen. Hier ist erst mein Hund umgebracht worden und dann sind ganz merkwürdige Sachen in der Wohnung meiner Eltern vorgekommen. Meine Eltern sind beide im Pflegezustand kollabiert. So, und ich hatte auch ganz merkwürdige, das Thallium ist ja eine Nervensubstanz. Das heißt, ich hatte selber auch ganz merkwürdige Ausreißer in meinem Nervenkostüm. Ich habe manchmal nur noch da gesessen und habe gezittert. Und dann hat er auch die passenden Sachen von sich gegeben. Das heißt, er war in dieser Industrie tätig, Diamond Innovation nennt sich das. Die haben chemische Diamanten hergestellt über Thallium. So. Und dann ist er richtig geistig ausgerastet teilweise und hat dann Ideologien in seinem Hirn hervorgebracht, von wegen und er macht aus uns allen chemische Diamanten. Das hört sich irre an, das ist aber so. Also, Sie denken, man hat sie vergiftet. Ja. Und das können sie nicht mehr nachweisen. Ich habe das versucht, hinterher mit einer Krankenschwester vom Altenheim aufzuarbeiten. Nur wir haben die falschen Substanzen genommen. Ich hatte ermittelt, dass sich das in den Haaren und auch teilweise irgendwo in den Nägeln irgendwie auskristallisiert. Das sind aber letztendlich hinterher Dauerschäden. Ich hätte hier Blutuntersuchungen machen müssen und Urinuntersuchungen. Und das habe ich versäumt. Ich hatte die Unterstützung von der Stationsleitung. Gab es noch was anderes außer dieser Vergiftung? Da sind mehrfach irgendwo Kontozugänge gewesen. Der hat noch versucht, hier Geld hinterher von den Konten meiner Eltern abzuheben, das ständig. Mir fehlten hier jedes Jahr über 6.000, 7.000 Euro. Der hat uns im Grunde genommen hier sowas von abgezockt. Dann hat er richtig manische Schübe gehabt, das halbe Haus zusammengeschlagen, das Krankenpersonal rausgeekelt. Über ganz miese Stasi-Tour ist er mit uns vorgegangen. Sie hatten etwas von Autounfällen auf der Autobahn erzählt. Ja, das war dann auf den Aktionen, wo ich versucht habe, hier unten in Bayern eine Fluchtmöglichkeit zu finden für meine Mutter und mich. Und habe dann ab 2009 hier unten angefangen, Wohnung zu suchen, was sehr schwierig war. Und dann hatte ich eine Austeilung über Navi, auch ganz komische Hoteleinbrüche hier unten, Ausspannereien hier im Hotel, dann auch bestochenes Hotelpersonal teilweise und ganz komische Auffahrunfälle auf der Autobahn, auf Autobahnraststätten, vorsätzlich eigentlich hinten auf mein Auto aufgefahren bin, haben mir dann untergejubelt, ich hätte Alkohol getrunken und dann habe ich mich mit den Leuten auseinandergesetzt am Autobahn, auf der Autobahnraststätte. Die waren dann auf einmal verschwunden, haben mir auch getürkte Visitenkarten übergeben und dann war ich auf der Autobahn, da wurde ich dann auf einmal gestoppt, 10 Kilometer weiter von der Autobahnpolizei. Bin dann runtergelotst worden nach Ulm, da fingen die dann an mit Alkoholtest und lauter solchen Sachen. Also richtige Polizeiterror. Wie kam es zu diesem Auffahrunfall? Ganz unbewusst. Ich habe eigentlich überhaupt nicht in den Rückspiegel oder sonst irgendwelche Verfolgungen wahrgenommen. Ich habe versucht, langsam irgendwo abzubremsen, um da einen Kaffee zu trinken. Und dann ist er mir voll hinten reingefahren. Vorsatz. So eine richtige Attacke. Und ich habe das Auto, habe ich wohl noch fotografiert, auch mit dem Schild. Das kann auch sein, dass das hier um Beschaffungskriminalität noch geht. Das war mit Sicherheit auch ein gestohlenes Auto. Das hat hier jetzt keine Nachfolgen mehr da auf der Autobahnpolizei gehabt. Ich habe denen das geschildert. Das haben die aber dann gar nicht aufgenommen, im Grunde genommen. Die waren froh, dass sie mich wieder los waren eigentlich wohl. Wenn sie solche Attacken haben, dann sind die froh, dass sie wieder abziehen. Dann hatte ich einen ganz komischen Vorfall über Sixt. Ich nehme an, die nehmen hier auch noch Kontakt auf mit irgendwelchen merkwürdigen, dubiosen Umzugsunternehmen. Die haben mir dann ein Schrottauto angedreht, da hing ich wieder auf der Autobahn. 2 Nächte auf der Autobahn mit einem Schrottfahrzeug von Sixt und lauter solchen Sachen. Ich habe einen Horrorfilm hinter mir. Gab es nur diese eine schriftliche Morddrohung per E-Mail? Die was? Gab es nur eine schriftliche Morddrohung per E-Mail? Nee, das ist 2 oder 3 Mal oder 4 Mal passiert, so ungefähr, aber noch unter Pseudonym. Der hat da eine E-Mail-Adresse seines Sohnes verwendet. Das heißt, da muss die Kripo ermitteln, woher das überhaupt kommt. Die ID können sie ja immer irgendwo auch teilweise ermitteln. Der arbeitet ja nur versteckt. Das ist dann, nachdem ich das immer wieder auch in eine gegnerische Kanzlei gemeldet habe, Wenn das jetzt hier nicht langsam aufhörte, würde ich Ihnen Terror da in der Staatsanwaltschaft machen. Ist er dann wieder abgeblockt worden, dann hat er dann verboten gekriegt, da in dieser Firma Kontakt aufzunehmen. Das geht hier also in diesem Gericht mit Aktenunterschlagung, mit Aktenschredderei und mit allem ab. Ganz abartig. Da sitzt der Stasi, sitzt mitten im Gericht. Das ist ein richtiges Dreckschwein, was da im Gericht sitzt. Der ist der Kopf von der Terrorszene. Und zu dieser Szene gehört der Herr Mayer. Was stand in diesem E-Mail denn drin? Ich wurde da als Geistesgestörte, als Hure tituliert, meine Eltern denunziert. Er würde Leute finden, die mich aufhängen würden. Er würde sich selber an mir nicht mehr die Finger schmutzig machen, lauter solche Sachen. Ja, stand da ein Grund bei? Nee, das ist eine Verhasstheit, eine politische Verhasstheit. Der hat keine Ehe gesucht. Ich vermute hier noch nicht mal eine existente Ehe. Das heißt, der hat einen Offenbarungseid gehabt. Der hätte in überhaupt keinen Vertrag gehört. Die ganze Ehe ist überhaupt nicht existent. Eben seine Unterschrift hat am Standesamt überhaupt keine Rechtsgültigkeit gehabt. Das heißt, es waren nur Drohungen da drin und ein Grund dafür stand im E-Mail gar nicht drin. Nee. Der wollte im Grunde genommen, wollte der nur das Haus. Der hat eigentlich auf Vermögen meiner Eltern abgesehen und auch auf das Zwei-Familienhaus, um seine Insolvenz abzudecken. Und danach wollte der uns umbringen. Nachdem das passiert war, der hatte über 600.000 Euro versteckte Schulden und dabei ist unser Haus über die Wupper gegangen. Ja, das Haus eigentlich ohne unsere Kenntnis in der Bank ausgeliefert. Um eigene Schulden loszuwerden? Genau. Und danach wollte er uns loswerden. Das heißt, das war eigentlich nur eine finanzielle Abdeckung für ihn. Als Familie haben wir für den nie existiert. Und dann muss diese Szene, in der er war, die war schon eigentlich präsent. Das ist ja ein 10-jähriges Verbrechen von dem wohl. Die muss schon existent gewesen sein 2002. Das ist ein Strafdelikt eigentlich, der hat eigentlich für seine beschissene Szene ein Zweifamilienhaus enteignet, so ungefähr. Das ist organisiertes Verbrechen pur. Das ist auch so gemeldet. Das ist so eine richtige Ringorganisation, wo auch noch zwei Anwälte, das heißt so was wie RAF-Anwälte, beteiligt sind. Wie kommen Sie auf RAF? Ja, weil die so arbeiten. Wer zieht heute in Deutschland Stasi-Insolvenzen durch? Kein Mensch. Hat die RAF sowas gemacht? Ja. Wie häufig? Nur. Nur? Ja. Erkennen Sie einen Fall? Nein, ich habe da ermittelt, auch hier mit dem Verfassungsschutz da in Berlin. Und ich weiß auch, dass der Verfassungsschutz bei dem letzten, wo ich da durchgeschleust wurde, war schon mal Berlin aktiv und hat schon Peilung da in dem Ort gemacht. Der ist also auch schon bekannt. Dieser Drecksack, der hat noch Insolvenzen in der Ex-DDR, das heißt in Ost-Berlin, noch in der Nähe von diesem Gefangenenlager, was die da hatten, betreibt da irgendeine Scheinfirma und betreibt Inkassostalking über merkwürdige, dubiose Gerichtsvollzieher-Leute, die auch noch aus diesem Regime stammen müssen. Eine ganz abartige Szene ist das. Der hat praktisch Vollinsolvenzen, ein Baugewerbe ist das, eine Baumafia. Der hat Vollinsolvenzen in der Ex-DDR gehabt, hat dann hier in der Vollinsolvenz schon wieder praktisch ein insolventes Baugewerbe in Westdeutschland aufgezogen, sich 1,5 Millionen Häuser hingesetzt in der Vollinsolvenz und fändet hier halt Deutschland zusammen per Inkasso-Stalking. Die sind mir hier an Pflegegelder, an alles gegangen. Ich habe heute wieder eine Inkasso-Sache bekommen. Das geht hier jetzt schon seit 2 Jahren so ab. Wissen Sie, wo der Mann wohnt? Ja, der ist ortsansässig, Reichshof, Eckenhagen heißt das. Und das, was ich ermittelt habe, ist, dass diese Szene, durch die ich geschleust wurde, das war eigentlich immer eine Nazi-strukturierte Ecke. Westerwaldkreis war Nazi und Reichshof Eckenhagen war auch Hochburg-Nazi. Da ist hinterher der Stasi eingefallen. So, und die haben sich da vor Ort irgendwo da teilweise etabliert. Hier sind ganz komische Sachen da auch in dem Reichshof Eckenhagen. Da gibt es noch Katakomben von den Juden unterhalb von dieser ganzen Stadt, von Flüchtlingen, eine riesen Mauer, wo die dann abgeknallt worden sind teilweise, da in dem Nazi-Bereich. Das sind ganz merkwürdige Ecken, wo ich da gewesen bin. Und das ist eigentlich auch typisch. Und meines Erachtens ist die ganze Szene, die ich da erwischt habe, im Grunde genommen, alle komplett noch gemeinsam hier rübergekommen. Die müssen sich schon vorher gekannt haben, schon da in auch dieser Rechtsanwalt, mit dem ich da zu tun habe, der kommt aus dieser Szene, das ist ein richtiger Stasi. Ein richtig scheinbar auch noch hier aus einer schlagenden Verbindung und lauter solche Leute sind das. Hat er eine Narbe am Gesicht? Ja. Das geht auch so ab. Ich habe die Namen mal so registriert, habe die auch im Verfassungsschutz Berlin weitergegeben und das sind alles so oststämmige Namen. Ne? Wenn sie da in der Ahnentafeln und so weiter reingehen, können Sie nachvollziehen, dass das so alles aus dem Ostbereich kommt und das, was ich ermittelt habe, ist, dass die weder die Rechtsanwälte haben, die hier im Grunde genommen im Westen neu überprüft, teilweise die Richter ja auch nicht. Hier sitzen ja über 17.000 Stasis und mehr in öffentlichen Ämtern, noch nicht mal neu vereidigt haben und was weiß ich was alle, die hier ihr Unwesen eigentlich noch treiben. Meines Erachtens wird das auch noch von diesem komischen Gauck und der Merkel gedeckt. Wo befindet sich jetzt das E-Mail mit den Morddrohungen? Das habe ich ausgedruckt. Ich habe das noch irgendwo hier auf dem Rechner drauf. Nur mittlerweile habe ich hier gespeicherte E-Mails von circa 2009 angefangen oder mehr gesagt 2007. Ich muss hier suchen gehen zwischen 1000 E-Mails, damit ich die wieder rausfische. Ich kann die im Grunde genommen, habe ich die hier ausgedruckt vorliegen mit ganz, wie soll ich sagen, die sind auch noch hirntot, richtig hirntot. Die Leute sind noch primitiv obendrauf. Die haben sowas wie ein Mauerhirn. Eine ganz primitive Hirnstruktur plus einem Hirnmeier. und diesem Richter noch oben drauf. Das sind völlig verblödete Leute. Der Stasi war noch nie intelligent, die haben auch noch nie BWL-mäßig irgendwas drauf gehabt. Die können überhaupt nicht mehr anders. Und ich weiß nicht, wo drin die hier sind. Ich habe auch diesen komischen Club, den ich da aufgetan hatte, mal nach Berlin gemeldet. Wenn das wirklich eine bundesweite oder europaweite Terrorszene ist, dann hat hier der Verfassungsschutz noch ein bisschen was zu tun. Das hängt auch noch mit einer Hacker-Szene zusammen. Ganz komische Sache ist hier am Laufen. Ich hatte dem Herrn Gauck übrigens einen Schriftverkehr zukommen lassen dazu. Ich brauchte hier politische Unterstützung in dem und dem Fall. Habe das kurz umrissen als Kurzgeschichte und da kriegte ich eine ganz blöde Antwort. Ich sollte das mal meinen internen Freunden mitteilen. Das war die Antwort Gauck dazu. Deswegen weiß ich, womit ich hier zu rechnen habe. Ja gut, dann weiß ich erstmal Bescheid. Es reicht erstmal für heute. Ich muss noch was zu essen machen. Ja, ich bin, wie gesagt, jetzt nur durch Zufall auf Sie gekommen, weil ich dauernd hier mal internetmäßig versuche, mir irgendwo weiterzuhelfen. Nur, eins kann ich Ihnen nur sagen. Ich habe hier also selbst vom Opferschutz München gesagt bekommen, bei politischen Verbrechen mischen Sie sich nicht ein. Ne? Ich bin hier sowas von auf mich alleine gestellt worden und verlassen worden. Ich habe ehrlich gesagt sowas noch nicht erlebt. Die meines Erachtens sehen die nur wach, das sehen Sie ja hier auch bei den ganzen rechtsradikalen Sachen. Wenn die 20 Leichen haben, dann werden die irgendwann mal wach. So, dann wünsche ich Ihnen mal einen guten Appetit. Meine Telefonnummer haben Sie. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt hier weiter zu verwerten ist oder so. Ich habe hier versucht, über der SPD weiterzukommen, nur ich glaube nicht, dass ich da hier in Bayern weiterkomme. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Wiederhören.